wie ist dieser Anfang von dem zweiten Schritt mit einem Person, zweiten Person, dritten Person, vierten, fünften Person, die Party sind, wie ist das gelaufen? War sehr klar und der Geist hat sich nicht geändert. Habt ihr irgendwelche Schwierigkeiten gehabt? Okay. Jetzt nächste Gruppe sind, sagen wir, fünf Personen, die wir zwar kennen, aber nicht genug, damit wir irgendwelche Abneigung oder Zuneigung spüren. Wir wissen, dass sie da sind, kennen sie, aber denken nicht im Sinne von Zuneigung und Abneigung. Leute, die sie an der Straße treffen, in der Arbeit, mit denen sie nichts zu tun haben. Solche Leute nimmt man. Jetzt, indem man Buddhismus lernt und gewisse Tugenden entwickeln möchte, weil Buddhismus lernen und Tugenden entwickeln ist ein Prozess, dann man darf nicht indifferent, gleichgültig sein. Das ist sehr wichtig. Die meisten Leute, die wir nicht kennen und die sie uns nicht kennen, die sind eigentlich gleichgültig, indem wir nichts Besonderes mit ihnen hier bringen, nicht was ihnen und sie bringen nicht was uns. Und wir sind meistens indifferent, aber das ist ein großer Fehler. Jemand, der Buddhismus lernt, besonders jemand, der den Weg von Bodhisattva eingehen möchte, er soll immer mit einem offenen Herz und sich um ein offenes Herz bemühen. Sehr wichtig, nie indifferent. Immer daran denken, dass die Leute, wenn wir offen zu den Leuten sind, die Leute werden auch zu uns öffnen. Und wie Sie wissen, indem man sich um Bodhicitta bemüht, der Bodhicitta, sollte man alle Wesen betrachten als die Mutter von unserem früheren Leben? Oder es gibt zwei Systeme von Bodhicitta, Maitreya, Wesen als eigene Mutter betrachten, oder von Shantideva, sich mit den Wesen wechseln. Ja, ich und ich. Ja. Um das zu machen, kann man keinesfalls indifferent sein. Man muss sehr, sehr klar Gleichmut und Gleichgültigkeit trennen. Man braucht unbedingt Gleichmut, um in der Welt zu funktionieren. Ohne Gleichmut ist man in der Welt verloren. Man darf nie gleichgültig sein. Deswegen diese zweite Gruppe von den Personen, die neutral sind, die nicht sympathisch oder nicht sympathisch, Freunde, Feinde. Die Übung mit dieser Gruppe ist besonders wichtig. für Iban, den Weg von Bodhisattva, damit wir sozusagen alle Wesen als eine Familie betrachten. Das ist unser Ziel. Obwohl die Wesen es nicht so spüren, wir sollen lernen, so es zu spüren. Wie wir uns auch Befleckungen des Geistes, wie wir gesagt haben, durch unsere Anhaftungen angenehmen, Form gegen Unangenehmen, diese, das uns schützt, indem wir alle Wesen als eine Familie. So, dann einfach gesagt, nachdem man mit der Gruppe von Personen, die Freunde und Familienmitglieder sind, dann man wieder visualisiert, sind Leute, die wir zwar kennen, aber nicht kennen, nicht genug, damit wir Zuneigung oder Abneigung spüren. Kennen wählen. Nicht wichtig, wenn sie wählen. Das weiblich ist männlich, indem wir nicht bei den Personen lange Zeit verweilen. Deswegen, was für Geschlecht wichtig ist, dass wir sie nicht mit Abneigung oder Zuneigung betrachten. Also nachdem wir vertraut sind mit der Übung mit 5 Personen, die für uns sympathisch sind, wenn wir so eng verbunden sind, Freunde, Familie. Wir wählen wieder 5 Personen und wieder dasselbe. Wir visualisieren diese Personen, damit wir uns helfen, mit einem Gesicht, das entspannt ist, mit winzigen kleinen Lachen, denken wir an Qualifikation, an Manjushri, Mantavadra, die Dambosa, die Bodhisattva haben immer ein kleines Lachen. Die Dambosa, obwohl er in der Halle ist, gleich mit seinem Lachen, damit er das Gefühl von Familiarität aufrechnet. Dieses kleine Lächeln hilft uns, das Gefühl von Familiarität zu entwickeln. Wir sollten uns eigentlich daran gewöhnen, besonders hier in diesem Teil der Welt, diese so viele Leute haben irgendwelche persönliche Probleme. Wir bleiben mit kleinen Lächeln offen. Und so bringen wir, ob wir davon bewusst sind oder nicht, wir können positiv wirken. Und das ist dann, wie wir gesagt haben, das ist dann auch der Übergang, der wichtigste Teil von dieser Übung, die Metastrahlung von Meta zu unseren Personen, die uns unsympathisch sind, Tonkapa. Langring sagt, wenn man nicht einen Feind liebt, dann wird man wohl sich an seinen Leiden freuen können. Solange wir nicht offen sind, sogar diejenigen, die uns nicht mögen, wir werden uns bestimmt leiden, wenn die uns unsympathisch sind, wir werden uns treuen kennen. Wenn jemand, der Buddhismus lernt, sich nicht treuen kann, und leiden von anderen. So, das ist sozusagen ein Übergang zur dritten Gruppe der Personen, dass wir morgen üben können, morgen üben werden, und dann morgen Nachmittag können wir eigentlich üben, ausstrahlen, Mittag, ohne diese Übung. Und diese Übung lernen wir dann in Bezug auf die Übung. Samadhi von Metta. Samadhi von Metta. Nachdem wir die Brechung von den Grenzen geübt haben, dann man konzentriert sich auf eine Person, der dann für uns alle Wesen diese Übung hier verbinden mit aber jetzt, dann verbinden Sie bitte diese Übung mit fünf Personen, die fertig sind, mit Übung mit fünf neutralen Personen. Und denken Sie daran, Vorteil bringt. Öffnung. Das ist eigentlich Metta. Nichts anderes als Übung von sich öffnen zu den anderen. Wenn man den anderen liebt, man öffnet sich für die anderen. Wenn man die anderen nicht liebt, man öffnet sich nicht zu den anderen. Deswegen diese Stadium mit neutralen Personen ist besonders wichtig, indem es diese Öffnung darstellt. Egal, ob der Person sympathisch ist oder unsympathisch ist, wir öffnen uns. Indem wir das Geld uns öffnen, wir werden nie sich leiden. Übergang. Jemand, der geöffnet ist, kann sich nicht von Leiden von anderen freuen. Und wenn jemand sich nicht von Leiden von anderen freuen kann, wenn jemand Bodhisattva gefunden hat, so, und so viel für den Mittag. Am Abend werden wir Mittagssitte reden. Wir werden die Tugenden, die wir brauchen, damit wir uns ein Gefühl eigentlich reicht, weil wenn das Gefühl sich nicht ändert, der Geist sich nicht ändert. Und es ist nicht so wichtig, dass man sich nicht an die Augen erinnert, oder Ohren erinnert, oder Haare erringen. Aber man hat ein Bild von den Personen, das man verbindet, Vorstellungen. Wenn das Gefühl ist stabilisiert, der Geist ist stabilisiert. Wenn der Geist ist stabilisiert bei den Personen, wackelt nicht und bleibt beim Metta, dann kann man zu dem anderen Personen. Ja, aber Gefühl ist eigentlich hier. Wenn Sie dieses Gefühl stabilisieren, dann diese Einzelheiten. Es handelt sich um Gefühl, nicht um Mandala. Natürlich, wenn man es klar visualisieren kann, es hilft. Welches Sutra? Sie finden das in Yoga Chara Bhumi Shastra. Sie finden das in Sutra Alankara. Tashan Janyandin. Tashan Janyandin. Sangha, that man of this music. Das ist die Tradition von Maitreya. Die Entwicklung von Bodhicitta gibt es zwei Traditionen. Die Tradition von Maitreya, Asanga, Bandhu. Und die Tradition von Shanti. Die Tradition von Shantideva ist nicht in China, sondern in Tibet. Tibet, die entwickeln Bodhicitta durch Wechsel von den anderen. Wenn man andere gute Qualitäten hat, man denkt sich, die Qualitäten gehören nicht. Wenn jemand schlecht ist, dann man wechselt sich mit ihm und warum bin ich so. Das ist eine gute Mitte. Wenn jemand gleich ist, dann wird der Welt. Wo kommt man? Erst am besten fängt man immer mit sich an. Dieses Stadium ist sehr wichtig. Und wenn man spürt, wenn man wieder und wieder, immer wiederholt dieses erste Stadium, dann man kommt dazu, dass es sehr, sehr leicht ist, sich mit Metta entspannen. Und sich wohl fühlt. Wenn man sich wohl fühlt, Meditation ist sehr leicht. Aber wenn man sich nicht wohl fühlt, Meditation. Wenn man sich wohl fühlt, wird man sich sehr leicht entspannen. Wenn man sich entspannt, ganz in Achtsamkeit da ist, Meditation ist sehr leicht. Dann kommt der Chin an. Wie sagt man das jetzt in Chinesisch? Chin an. Die Entspannung und Klarheit. Ein Hang ist die Grundlage. Wenn wir nicht den Hang haben, wir können nicht fließen. Und zu diesem den Hang kommen, den Hang zu kommen, Buddha hat gelehrt, beste Mittel ist nicht. Weil jeder kann sich nicht mit einem leicht. Deswegen, Buddha lehrt auch Metta als der einfachste Weg Himmel zu gehen. Genauso wie Christentum und Judentum durch Liebe ist es am einfachsten Himmel zu gehen. Deswegen Liebe wird als Gott Liebe singen. All you need is love. Du, du, du, du, du. Beste, leichteste Weg in den Himmel zu gehen, wenn man dann diese bisschen Liebe mit Anhaftung befreit, dann kommt man in den Himmel. Und Metta ist eben die Übung von solcher Liebe mit Anhaftung. Diese Liebe, wenn man anwenden kann, hat man Freunde in Theravada-Ländern, in Sri Lanka, wir haben jeden Tag rezitiert, Metta, über die Vorteile, überall hat man Freunde, alles gedeiht, man wird überall respektiert, so weiter. Jetzt ist man das Lehren von anderen. Dann wir rezitieren in Theravada auch Metta Anusamsatita mit die 11 Vorteile von Metta haben wir gelernt. 11 Vorteile von Metta. Soll ich rezitieren? Und wir lernen? Ich rezitiere jetzt. Übersetzen wir, damit sie gute Lust haben zu meditieren, Metta. 11 Vorteile von Metta. Namo tassa. Namo tassa. Metaya bhikkhave āsevitāya bhāvitāya yāntatāya sukamāradhāya ekādasa katame ekādasa sukham tupati Napapakam Sutinam Papati Manusanam Tiyohoti Devata Rakhanti Nasa Adiva Vitamva Akamati Tuvatam Sitam Samadhyati Mukhavano Vipasidati Samuha Kalam Karoti Tarim Apati Vijanti Brahma Loku Pado Metaya Bhikkhave Asevitaya Pado Yani kataya, vati kataya. Ime ekadasa. Etat avocha bhagava. Bhagavato bhasita. Bhagat. Ja, manche natürlich nehmen, wenn sie sie sollen die Befreiung des Geistes durch Liebe, durch Metta entwickeln, entwickeln immer wieder und wieder üben. Jani Kataya. Sie sollen es als keine Mahayana, keine Hinayana, sie sollen es als ihre Jana machen, ihre Fahrzeug machen. Fahrzeug von der wahre Lehre. Vatu Kataya. Sie sollen das als Grundlage für ihre Praxis. Sie sollen sammeln. Und sie sollen es Hauptung von ihrer Bemühung machen. Wenn es, wenn sie so machen, sie sind 11 Vorteile zu erwarten. Welche 11? Zu kommen, zu passen. Man schläft mit Glückseligkeit, mit Freude, Sukhampatibhujati. Man wacht mit Freude. Stehen oder nicht? Sukhampatibhujati. Papa kam zu Ihnen, Papa. Man sieht keine schlechten Träume. Manutanam Pio Hoti, man wird beliebt von den Menschen und auch Nichtmenschen. Nichtmenschen heißt von den Geistern, Räter, den hungrigen Geistern, Tieren natürlich, niedrigeren Räten. Manutanam Pio Hoti, Devata Rakanti, man wird geschickt von den Göttern. Suvatam Chittam Samadhiati. Wenn man meditiert, der Geist wird sofort konzentriert, wird sofort in Samadhi eingehen. Mukhavano Vipassidati. Sein Gesicht wird glänzen. Asamulho Kalam Karoti. Wenn er stirbt mit Achtsamkeit. Stirbt ohne Verblendung. Utarim Apatiti Janto. Wenn er nicht Nirvana verwirklicht hat, geht er direkt zu den Brahman, den höheren Göttern. 11 Vorteile. Und jetzt Ihre Frage, bitte. Gegenmittel für Anhaftung ist unschöne Objekte. Wenn Sie einen Mann betrachten oder ich eine Frau betrachte als Haare, Zähne, als als Blut, als Leber, als ganz abstrakte, mich konzentriere auf das Gesamt, dann die Haare sind so schön, die Zähne sind so schön, aber wenn ich ein Zahn nach dem anderen nehme, ein Haar nach dem anderen, sind da überhaupt keine schön. Das nicht so. Dann gibt es wahre Beziehungen. Auch es ist nicht nur für die Menschen, sondern auch in der Welt wahre Beziehungen, wenn sie Freundschaft basiert sind, solche Beziehungen, wenn sie auf Anhaftung basiert sind. Der hat irgendwo zwei, drei zusammen. Schläft mit Freude, er wacht mit Freude. Er sieht keine schlechten Träume. Was hast du da? Er wird über mehr Menschen ist eine Kategorie, nicht Menschen andere Kategorie. Kommen diese Sachen. Die Vorteile kommen, wenn man das Computer wieder und wieder macht. Ja, nun. Wir wollen in diesem Kurs nicht nur technische Meta-Meditation lernen, ich werde Ihnen auch mit Gefühl und Freude begleiten. Diese vier Brahma-Vihara sind die wichtigsten Meditationen. Denn wir alle, wir sind gebunden an unsere Gefühle, wegen Gefühle, wegen Empfindungen, wegen wir Karma, wegen Karma, wir leiden. Wenn wir positive Empfindungen, positive Gefühle entwickeln, Das andere, wenn man die umreisen muss, viel bewegt, die besten Menschen. Vielen Dank.